Unter der Aufschrift »Vorhersage für das kommende Jahrhundert der Gesellschaft Jesu« das Bild »Die Arche Noahs auf den Wasser schwimmend«. Unter der Aufschrift »Die auf dem ganzen Erdkreise verbreitete Gesellschaft Jesu erfüllt die Prophezeiung Malachias« »Vom Aufgange der Sonne bis zum Niedergange ist mein Name groß unter den Völkern und aller Orten wird geopfert und meinem Namen ein reines Opfer dargebracht.« Das Bild, die beiden Erdhalbkugeln. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft verbreitet auf der ganzen Erde den Glauben«, das Bild, vier aus den Wolken dröhnende Posaunen, darunter der Psalmenvers »In alle Lande erging ihr Schall«. Unter der Aufschrift »Die Bekehrung der Königreiche und Provinzen durch die Gesellschaft Jesu« das Bild »An einem kunstreichen Flaschenzug hängt freischwebend der Erdball, ein Engel dreht am Schwengel des Flaschenzuges darunter, gib ihr eine Stelle für ihren Fuß und sie wird die Erde bewegen« und ein schwülstiges Gedicht, das diese Riesentat der Nachkommenschaft Loyolas besingt. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft bereit für Missionen«, das Bild, aus den Wolken zuckende Blitze zersplittern Felsen, darunter das Wort aus dem Buche Job, er sendet Blitze und sie gehen und die Zurückkehrenden sagen, da sind wir. Unter der Aufschrift »Die indischen Missionen der Gesellschaft«, das Bild, ein Pfeil- und Bogen haltender Engel lehnt zwischen zwei Erdhalbkugeln, darunter »Ein Erdkreis genügt nicht«. Unter der Aufschrift »Es ist Sache der Gesellschaft, Starkes zu tun und zu leiden«, das Bild, ein Stier zwischen Pflugschar und Opferaltar stehend, darunter »Zu beiden bereit«. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft erschöpft sich ohne Entgelt zum Troste des Nächsten«, das Bild, ein Springbrunnen mit siebenfachem Strahle, darunter das Jesajas Wort »Kommet alle ihr Dürstenden zu den Wassern, kommet«, kaufet ohne Geld und ohne Gegenleistung. Unter der Aufschrift »Die Kongregation der Heiligen Jungfrau«, das Bild, die über den nächtlichen Himmel sich erstreckende Milchstraße, darunter »Der Weg zu den Höhen«. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft zeigt durch Lehre und Beispiel den Weg des Heiles«, das Bild, drei Engel halten Fackeln, deren Flammen sich zu einer vereinigen, darunter das Wort »Das Licht von seinem Lichte entzündend bewirkt sie, dass es ihr leuchte, obwohl es für andere entzündet ist.« Unter der Aufschrift »Erziehung der Knaben«, das Bild, ein Adler lockt sein Junges zum Höhenfluge, darunter das Schriftwort »Wie der Adler seine Jungen lockt zum Fluge.« Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft während des ganzen Jahrhunderts im Kämpfen geübt«, das Bild, aus Wolken reckt sich ein mächtiger Arm, eine vom Sturm zerfetzte Fahne haltend, darunter »Schon ist er schöner als er selbst«. Unter der Aufschrift »Die Gesellschaft wird von ihren Feinden vergeblich bekämpft«, das Bild, eine Rotte mit Narrenkappen bedeckter Menschen schießt mit Pfeilen nach der Sonne, darunter »Kein Pfeil trifft die Sonne«. Unter der Aufschrift »Die häufigen und mehrere Tage fortgesetzten Fasten des Ignatius«, das Bild, ein Paradiesvogel fliegt über die öde Gegend, darunter »Von wenigem lebt er, weil zunächst dem Himmel«. Alle Bilder werden durch lange, von Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit überfließende Gedichte erläutert. Mit Erwähnung der Gedichte sind wir zum Texte des Werkes gekommen, der sich aus Poesie und Prosa zusammensetzt. Die Poesie beiseite lassend, lege ich Prosaproben vor. In der Vorrede wird erklärt, Jesus sei die Sonne, der Jesuitenorden der Mond. Auch wird bemerkt, es sei unnötig, die Vorrede mit Datum zu versehen, da das Datum sich aus der allgemeinen Freude über das Jubeljahr der Gesellschaft Jesu von selbst ergebe. Eine gewisse Besorgnis, der Ruhmsucht geziehen zu werden, ist den Verfassern aber doch gekommen, und so schreiben sie bescheiden, unser Werk ist nicht dem Verdachte der Eitelkeit ausgesetzt, als ob wir uns und das Unsrige lobend erhöben. Die Gesellschaft ist ganz Gottes Tat, nicht Menschenwerk. Gottes Tat verherrlichen wir. Wie oft befiehlt er nicht, dass man ihn in seinen Werken mit höchsten Lobsprüchen preise. Das Lob unserer Vorfahren, das beigemischt ist, brauchen wir nicht aus Scheu vor dem eigenen Blute zu verschweigen. Diejenigen, die Gott zu Gehilfen und Arbeitern an einem so großen Werke herangezogen hat, können wir von unserer Darstellung nicht trennen. Ihre Verdienste sind neue Wohltaten der Gottheit, deren Erwähnung nichts anderes ist als eine öffentliche Danksagung. Seite 3. Diesen einleitenden Worten entsprechen die Schlussworte. Nachdem auf 949 Folioseiten das Lob der Gesellschaft Jesu ohne Unterbrechung verkündet worden ist, heißt es auf der 950. Seite: Ziehen wir die Verdienste der Gesellschaft und die Wünsche der Genossen in Betracht, so bleibt noch vieles zu sagen übrig. Aber um zu einem Ende zu kommen, begrüßen wir Sie, die Gesellschaft Jesu, mit Worten hervorragendster Männer, die erst kürzlich geschrieben oder gesprochen worden sind. Dann folgen lobende Aussprüche von Päpsten und anderen. Das Werk gliedert sich in 6 Bücher. Die Übersicht über sie am Schlusse der Vorrede ist zugleich eine gute Übersicht über den das Ganze durchziehenden Hochmut, in dem der Inhalt eines jeden Buches unter Zugrundelegung einer von Christus handelnden Schriftstelle als Gleichstellung des Jesuitenordens mit Christus in einem bestimmten Lebensabschnitte kurz skizziert wird. Dieser, da er in der Gesellschaft Gottes war, hat sich selbst vernichtet, die Gestalt eines Knechtes annehmend, und wurde wie ein Bettler in einem Stalle geboren. So wird das erste Buch den Ignatius, Abstammung von vornehmstem Adel, darstellen, als zum Bettler heruntergekommen, und daraus ist die geringste Gesellschaft hervorgegangen. Nach Christi Geburt hören wir von ihm: Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Seinen Spuren folgend schildern wir im zweiten Buche die wachsende Gesellschaft. Und so weiter und so weiter.